Kobolde brachten Grummel, Griesgram und Schleichmichel zu ihrer Höhle zurück. Und die beiden merkten nicht, was mit ihnen geschah. Sie schliefen tief und fest. Als sie am nächsten Morgen Auch die Fensterscheiben zersprangen nicht, obwohl sie schwere Steine dagegen warfen. Zielen! Während die Moondreamers sich auf den Abend vorbereiten, an dem sie schöne